So modern haben sich die Sozialdemokraten lange nicht mehr gegeben. Frank-Walter Steinmeier, umrahmt vom Parteichef und seinen Stellvertretern, Jusos halten wir für Frank-Plakate in die Höhe. Das FW Steinmeier-Signé wird geschwenkt und auf zwei großen Leinwänden läuft ein Filmchen ab. Singende Parteimitglieder, alte und junge, Seite an Seite. Darunter der Text der Sozi-Hymne zum Mitsingen für alle im Saal. Steigerchor war gestern. Bei den Genossen beginnt die neue Zeit. Für den Aufbruch soll Steinmeier sorgen. Der macht nicht den Schröder, wie es sich viele gewünscht und wie er es mal kurz versucht hat. Der Kanzlerkandidat teilt aus, ohne aber Ross und Reiter zu nennen. Abwarten, abgucken und dann draufsetzen. Das reicht nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Merkel moderiert nur, das ist damit gesagt. Den Namen zu Guttenberg nimmt er nicht mehr in den Mund. Arbeit ist besser als Insolvenz. Das reicht. Kein Negativ-Campaigning, kein Wort von Finanzhain, die FDP wählen. Allzu plump wollen es die Bürger nicht. Die SPD-Spitze hat verstanden, tue Gutes und rede darüber. Jetzt drehen die Sozis den Spieß um. Ohne uns, liebe Genossinnen und Genossen, ohne uns sähe dieses Land anders aus. Wer hat Opel gerettet? Wer hat die Managergehälter ins Visier genommen? Die SPD schallt es zaghaft, aber beständig zurück. Wäre Steinmeier ein Showmaster, er hätte den Saal zum Kochen bringen können. Begeistern kann er dennoch wie selten. Schwarz-Gelb darf auch deshalb keine Mehrheit haben, weil die Ideologie, die uns in diese Krise geführt hat, liebe Genossinnen und Genossen, doch nicht die Antwort auf diese Krise sein kann. Das kann doch nicht sein. Die Agenda 2010 nimmt er nicht in den Mund, lobt aber die rot-grünen Reformen. Ein Kanzler aller möchte er werden, sagt er wie der Bundespräsident. Da geht noch was, ruft er seinen Freunden zu. Mögen sie nach den katastrophalen Werten nicht in Depression verfallen. Das Ding ist offen. Wir werden das offen halten und am Ende gewinnen. Die Menge tobt und doch klingt es manchmal wie das Pfeifen im Walde. Wäre nicht schon viel gewonnen, wenn Steinmeier Junior in der Großen Koalition bleiben dürfte? Natürlich sagt das niemand laut, schon gar nicht der wahlkampferfahrene Franz Müntefering. Die Sozialdemokraten haben klaren Kopf und heißes Herz. Wir machen einen Wahlkampf um das Kanzleramt mit Frank-Walter Steinmeier als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Marktradikalismus kontra soziale Gerechtigkeit, damit wollen die Sozialdemokraten punkten. Der Spitzensteuersatz soll rauf von 45% auf 47%, Geld bei den Reichen holen und in gute Bildung stecken, Steuersenkungen ausgeschlossen. Für die Ampel aber steht damit alles auf Rot, die neue Zeit wohl eher unwahrscheinlich.